der liebste Elefant. Benjamin Blümchen, jedes Kind kennt mich im ganzen Land. Benjamin Blümchen, und singe euch mein Lied. Ich bin gespannt, was heute noch geschieht. Ich bin Benjamin Blümchen, kommt mit in meinen schönen Zoo. Benjamin Blümchen, freut euch auf meine Show. Benjamin Blümchen, mit Terre, oh ja. Hallo meine Freunde, seid ihr alle da? Benjamin Blümchen, kommt mit in meinen schönen Zoo. Benjamin Blümchen, freut euch auf meine Show. Benjamin Blümchen, mittere, oh ja. Hallo meine Freunde, seid ihr alle da?